Hallo, hallo, hallo, meine lieben Freunde. Hier ist Reinhard Hirtler aus Österreich, Brasilien. Und jetzt sind wir soweit bei unserem Seminar Das Herz, die Schaltzentrale unseres Lebens. Ich muss ganz ehrlich mal sagen, ich war selbst auch sehr, sehr traurig, dass wir diese Möglichkeit nicht hatten, das Seminar wirklich jetzt vor Ort in Liechtenstein zu machen. Es hat mich sehr, sehr, sehr berührt und ich habe mich schon so sehr gefreut darauf. Leider wurde auch das letzte Jahr, da wurden Dinge schon abgesagt. Nur das sind eben die Dinge, die wir jetzt nicht in unserer Kontrolle haben und wir müssen das Beste daraus machen. Aber ich habe mich wirklich riesig gefreut, dass wir endlich auch uns wieder sehen können. So viele von euch, die ja geplant haben zu kommen, die wir auch kennen, auch von unserer Mentorin, welches übrigens in Deutsch kommen wird. Ja, es wird in Deutsch kommen und zwar am Ende Januar. Ende Januar werden wir beginnen mit dem deutschen Mentorin. Alle, die Interesse haben daran, ihr könnt euch mal an die Gemeinde in Liechtenstein wenden und die werden euch dann weiterleiten, wo ihr dann mehr erfahren könnt von uns. Aber wie gesagt, das wird erst am Ende Januar kommen. Aber so habe ich mich schon gefreut, viele in Liechtenstein zu sehen, viele Freunde, viele Bekannte, die ich seit vielen Jahren kenne. Und plötzlich wurde uns eben ein Strich durch die Rechnung gemacht. Ein Strich durch die Rechnung gemacht. Also müssen wir das so machen. Wir reden über das Herz, die Schaltzentrale unseres Lebens. Ich habe mich ja mit dem Thema Herz seit sehr vielen Jahren beschäftigt. Wir hatten auch soeben in Brasilien, also direkt bevor ich abgeflogen bin hierher nach Europa, wir flogen von unserem Event, gingen wir direkt zum Flughafen, flogen wir direkt hierher. Wir hatten ein Event über das Herz, das heißt das Herzveränderungswochenende. Das war, also ich habe wirklich keine Worte. Ich habe dem Daniel gesagt, der ist hier mit mir hergeflogen nach Europa. Und ich habe Daniel gesagt, am Flughafen, wir saßen im Flieger und wir redeten miteinander. Ich weiß nicht, ob ich viele Mal in meinem Leben, wo ich dem Herrn diene, so Gewaltiges erlebt habe wie in diesem Wochenende. Wir hatten eine Dame, die war ganz tief, tief traumatisiert von Umständen, die ich hier nicht erzählen will, die zu horrend sind. Die hat in Minuten, vielleicht 5 Minuten, völlige Freisetzung von ihrem Trauma erfahren. Ihr Gesichtsausdruck hat sich verändert. Die hat gesagt, nachdem sie ihr Trauma, das sie miterlebt hat, war erst vor kurzem, vor einigen Monaten. Und das war wirklich eines der grausamsten Dinge, die ich je in meinem Leben selbst gehört habe. Und diese Dame hat zu mir gesagt, und ich kenne diese seit einigen Jahren persönlich, sie hat zu mir gesagt, auch am nächsten Tag noch, also das hat gewirkt, Reinhard, ich empfinde weder Hass noch irgendwelche anderen Gefühle. Die einzigen Gefühle, die ich jetzt empfinde für diese Person, sind Gefühle des Mitleides und Gefühle der Liebe und der Gefühle der Barmherzigkeit. Also wir werden mal schauen, wie weit wir kommen mit dem Thema. Das Buch ist ja auch in Übersetzung. Ich hoffe, es wird bald herauskommen, das Buch über das Herz. Es ist bereits in Arbeit, in Übersetzung. Und wenn wir dann alles haben, werden wir euch das auch wissen lassen. Heiliger Geist, zuerst wollen wir dir mal danken. Wir danken dir, dass du uns überhaupt die Fähigkeit gegeben hast, von dir zu hören. Dass du uns die Fähigkeit gegeben hast, offene Ohren zu haben. Dass du uns die Fähigkeit gegeben hast, Offenbarung von dir aufzunehmen. Geist Gottes, wir wissen so genau, dass du unser Helfer bist, unser Lehrer bist. Dass ohne dich würden wir kaum etwas erkennen von den Größen der tiefen Wahrheiten Gottes. Also danken wir dir von ganzem Herzen, Heiliger Geist. Und Geist Gottes, wir geben uns dir ganz hin, wir liefern uns dir ganz aus. Und Geist Gottes, wir vertrauen dir völlig, dass wir Werkzeuge sein dürfen in deiner Hand. Wir vertrauen dir, dass die Menschen, die diese Botschaft hören, Herzen haben, die offen sind und aufnehmen können. Und dass es nachhaltige Veränderung gibt, damit der Name Jesu Christi verherrlicht wird. Und genau das ist unsere Sehnsucht und das ist unser Herzenswunsch. Und dafür danken wir, Geist Gottes, dass wir wissen, dass du das sehr, sehr gerne tust. Wie hat alles begonnen? Einige von euch haben ja bestimmt Dinge schon gehört. Die Leute, die mir schon die anderen Predigten gehört haben, andere Lehren. Es wurden ja einige Sachen von mir übersetzt, die ich auf Englisch gelehrt habe. Und die wurden dann auch aufs Deutsche übersetzt. Und wie begann alles? Also für die, die schon vieles kennen, gehört haben, möchte ich euch einfach bitten, etwas Geduld zu haben und nachsichtig zu sein, wenn ich Dinge wiederhole. Ich werde auch ganz bewusst Dinge wiederholen in diesem Seminar, Denn so wie auch Paulus ganz klar es gesagt hat zu den Philippern im dritten Kapitel, im Übrigen, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch aber ist es. Euch aber macht es gewiss. Gewisse Dinge müssen einfach immer wieder wiederholt werden, damit sie tief in uns drinnen sitzen. Wie hat alles begonnen? Im Jahr 1992 war es, da habe ich empfunden, dass der Herr möchte, dass ich ein zweiwöchiges Fasten begehe. Und wir hatten ja damals weder Internet, noch Handys, noch Mobiltelefone, noch sonst irgendetwas auf diese Art und Weise. Und ich habe mein zweiwöchiges Fasten damals begonnen. Und am Ende dieses Fastens sagte der Herr zu mir, Reinhard, sperr dich den ganzen Tag im Keller ein. Ich habe während dieser Fastenzeit eigentlich die meiste Zeit im Gebet verbracht und mit der Bibel verbracht. Also ging ich runter in meinem Keller. Ich hatte unten im Keller so ein kleines Kämmerlein eingerichtet. Und ich kniete mich dorthin, ich saß mich dorthin mit der Bibel, kniete, saß. Und dann plötzlich war mir bewusst, dass es etwas jetzt kommt. Denn der Geist Gottes sagte, nimm dir Kugelschreiber und Papier. Und ich nahm mir das und plötzlich kamen Bibelverse zu mir. Sprüche 17, Vers 13, Sprüche 15, Vers 22, Sprüche 4, Vers 23, Sprüche 16, Vers 1. All diese Bibelverse, die wurden mir einfach so gegeben. Und ich schrieb alles auf. Viele Worte, viele Eindrücke, viele Zusammenhänge. Und alles habe ich schön notiert. Und nachdem dieser ganze Prozess vorbei war, habe ich begonnen, alles aufzuschlagen. Also ich schaute diese Dinge an, ich blickte nach, ich war so überrascht, wie alles zusammengepasst hat. Nicht alles habe ich damals verstanden, aber es hat eine Reise in mir begonnen, mich ernsthaft damit zu beschäftigen und zu sehen, was hinter dieser Sache wirklich ist mit dem Herz. Und die ganze Sache, alles, was mir der Herr damals gezeigt hat, ging nur um das Herz. Und seitdem habe ich es sehr, sehr viel studiert. Ich habe mir jeden dieser Bibelverse durchgesehen, die über das Herz sprechen. Es ist ja nicht so, dass genauso oft, wie auch Herz in der Bibel verwendet wird, es auch wirklich im Originalen vorkommt, im Griechischen und im Hebräischen. Ich lese zum Beispiel sehr gerne im Englischen die New King James Version. Es ist eigentlich im Englischen meine Lieblingsübersetzung. Und in dieser Bibel kommt das Herz über 1000 Mal vor. Aber die Mühe, die mich gemacht habe, war folgende, nämlich zu sehen, wie oft es im Urtext vorkommt. Also ich habe mir die Sache im Griechischen und im Hebräischen angeschaut, habe mir dann jedes dieser 854 Wörter oder Anwendungen des Wortes Herzes durchgeschaut und ich habe mir jedes im Zusammenhang angeschaut und geschaut, was in diesem Zusammenhang Gott wirklich sagen möchte. Und da bin ich zu einem Entschluss gekommen, dass das Herz ist wirklich die Schaltzentrale. Wisst ihr, ich habe dann nicht nur in der Bibel das Genaue studiert, sondern auch vom wissenschaftlichen Standpunkt her. Ich habe dann auch mir eine Ausbildung online gekauft, wie man das frei jetzt übersetzt, weil das war von Amerika, um Herztraumatherapeut zu werden. Ihr müsst etwas nachsichtig sein mit mir, meine lieben Freunde. Ich predige ja so gut wie nie mehr in Deutsch. Meine Sprache ist Portugiesisch und Englisch zurzeit, da ich ja seit knapp 8 Jahren in Brasilien lebe. Also Herztraumatherapeut und ich habe auch wissenschaftlich viel studiert. Und da bin ich noch mehr zum Entschluss gekommen, von dem ich schon ganz sicher war, dass das Herz wirklich die Schaltzentrale ist. Leute haben immer angenommen, und auch viele Wissenschaftler haben das angenommen, dass eigentlich das Gehirn die Schaltzentrale ist. Und meine lieben Freunde, ich möchte schon vorab sagen, viele von euch, die mich ja kennen, für die ist das ja ohnehin schon selbstverständlich. Aber wenn einige Leute hier dabei sind, die mich noch nicht kennen, dann möchte ich ganz einfach Folgendes sagen. Ihr habt die Freiheit, mit mir nicht übereinzustimmen. Wisst ihr, du brauchst mich nicht anzuschreiben, mir keine Message schicken und sagen, Reinhard, aber das sehe ich anders. Diese Freiheit hast du doch ohnehin. Du hast die Freiheit, die Dinge ganz anders zu sehen. Du hast die Freiheit, anderer Meinung zu sein. Also da gibt es für mich gar keine Bedenken. Niemals würde ich hier stehen und sagen, ich bin derjenige, der alle Wahrheit hat und alles, was ich lehre, ist so. Und da gibt es kein Rütteln daran. Absolut nicht. Alle Dinge, die ich euch hier lehre, sind meine persönlichen Überzeugungen. Die Überzeugungen sind sie, weil ich dazu gekommen bin durch Studium und Studium und Studium und Studium und Studium. Und daher sind sie auch meine Überzeugung. Die hat mir niemand anders vorgegaukelt, die hat mir niemand anders gesagt, so ist es. Sondern auch wenn ich die Dinge höre, prüfe ich sie sehr genau. Und ich mache sie erst zu meinem, nachdem ich zu überzeugen gekommen bin, dass das wirklich so ist. Und was das Herrliche ist, dass sehr viele dieser Dinge, wo ich zu überzeugen gekommen bin, vom Studium des Wortes Gottes, hinten nach habe ich dann wissenschaftliche Berichte gelesen, die das bestätigt haben. Als ich hierher geflogen bin im Flugzeug, da lese ich gerade wieder ein Buch auch in dieser Richtung. Es ist kein christliches Buch. Ob die Person, die es geschrieben hat, Christ ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber es ist kein christliches Buch. Es geht um eine wissenschaftliche Abhandlung von diesem Thema. Und diese Frau schreibt in diesem Buch genau die Dinge, die ich seit knapp 30 Jahren sage über das Herz. Und wisst ihr, und immer wieder bin ich dann auf Dinge gestoßen, die, nachdem ich sie zu meiner Überzeugung gemacht habe, habe ich dann auch sogar wissenschaftliche Beweise dafür bekommen. Darum, die Dinge, die ich euch mitteile, sind meine Überzeugung. Schau mal, wenn das Gehirn, die Schaltzentrale wäre, warum ist das Herz das erste Organ, welches im Embryo geschaffen ist und funktioniert? Das Herz schlägt bereits ohne ein entwickeltes Gehirn. Also, wer gibt dem Herz den Befehl zu schlagen? Wenn die Befehle vom Gehirn ausgehen, damit der Körper funktioniert, das Herz aber ein körperliches Organ ist, woher bekommt das Herz den Befehl zu schlagen, wenn es noch kein entwickeltes Gehirn gibt? Und als ich diese Dinge gesehen habe, war mir bewusst, dass die Bibel tatsächlich recht hat. Das Herz ist das Organ, von dem alles ausgeht. Wenn ich vom Herz spreche, dann spreche ich nicht von etwas Mythischem. Viele Leute, wenn sie Bibel lesen und über das Herz reden, die denken, das ist nur symbolisch gemeint. Aber ich bin zur Überzeugung gekommen, es ist wirklich das physische Herz. Das physische Herz ist dieses Organ, welches unser Gott so gewaltig geschaffen hat. So herrlich. Ich habe erst vor ein paar Wochen etwas gelesen von einem medizinischen Bericht, das auch mich zum Nachdenken gebracht hat, nämlich Folgendes. Wenn du gehirntot bist und man dich an Maschinen hängt und du letztendlich dann doch die Maschinen abgeschalten werden, aus welchem Grund auch immer, dann kann man deine Organe noch als Organspendung nehmen. Wenn du aber mal herztot bist, werden keine Organe mehr genommen zum Spenden. Und wisst ihr, und alle diese Dinge, die haben mir genau das bewiesen, dass das Herz wirklich ist, von dem alles ausgeht. Schau mal diesen Vers, das ist ja die, die mich kennen, die wissen ja, dass das einer meiner Leitverse geworden ist. Von Sprüche Kapitel 4, Vers 23. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Starke Aussage. Nicht behüte dein Herz, sondern mehr als alles andere behüte dein Herz. Meine Frage ist auch für mich, warum haben wir das Gehirn so wichtig gemacht und dem Herz so wenig Stellenwert gegeben? Ich möchte jetzt auf keinen Fall sagen, dass unser Gehirn nicht wichtig ist. Jedes Organ unseres Körpers ist wichtig, ist mir völlig klar. Aber von meinem Studium und meinem Verständnis her ist das Herz ist das, wovon das wahre Leben ausgeht. Und das sagt uns auch die Bibel hier. Behüte dein Herz mehr als alles andere, denn von ihm geht auch das Leben aus. Wenn das Leben vom Herz ausgeht, dann heißt das, wir müssen ganz besonders Acht haben darauf. Letztendlich, wir haben bei unserem Herzveränderungswochenende, haben wir den Leuten schöne Tassen gegeben. Wir haben da extra für jeden als Geschenk eine Tasse gemacht. Und diese Tasse, da stand dann auf der einen Seite, war dann das Symbol drauf, das ich genommen habe für mein Herzbuch, welches mir ganz wunderbar gefällt. Auf der Rückseite war dann Folgendes drauf, nämlich da war ein Schriftzug drauf, du wirst immer das haben, was dein Herz glaubt. Wenn alles vom Herz ausgeht, dann bedeutet das auch, wenn das Herz die richtigen Dinge glaubt, wird es mir gut gehen. Wenn das Herz die falschen Dinge glaubt, wird es mir nicht so gut gehen. Und wisst ihr, und das ist etwas, wo wir oft lernen müssen, wie wir richtig mit dem Herzen umgehen. Wenn diese Aussage wahr ist, von der ich auch ausgehe, dann ist es so, dass Es ist, mein Leben ist in Wirklichkeit nicht das Resultat meiner Entscheidungen, sondern dessen, was mein Herz glaubt. Und da kann ich mir jetzt gut vorstellen, dass Leute sagen, Moment mal, Reinhard. Aber wenn ich gute Entscheidungen treffe, dann habe ich gute Resultate. Wenn ich schlechte Entscheidungen treffe, habe ich schlechte Resultate. Das stimmt. Natürlich stimmt das. Aber hör zu, sind wir nicht Weltmeister darin geworden, uns auf die Frucht zu konzentrieren und die Wurzel zu ignorieren? Haben wir uns nicht so daran gewöhnt? Denk mal, was im Grunde genommen die meisten Ärzte tun. Die meisten Ärzte behandeln die Symptome, weil sie auch gar nicht Zeit haben dafür, sich mit dem Patienten hinzusetzen und Stunden darüber zu reden und schauen, woher diese chronische Krankheit kommt. Ich habe jetzt einige wissenschaftliche Aussagen gelesen, auch hier in diesem Zusammenhang. Da gibt es genügend wissenschaftliche Ärzte, die sagen, dass jede chronische Krankheit, nicht jede, sorry, dass ein, also ich habe einen Arzt, sagt, dass er ist davon überzeugt, dass mindestens 90% aller chronischen Krankheiten gar keine physische Ursachen haben. Ich habe von einem indischen Arzt gelesen, dieser Mann ist nicht mal Christ, der ist Hindu. Der Mann hat Folgendes gesagt. Und er hat eine extrem hohe Erfolgsrate an Heilungen. Und dieser Mann hat Folgendes gesagt. Ich lehre die Leute nicht, gesund zu werden. Ich lehre die Leute zu lieben. Denn Lieben ist die höchste Energie, die vom Körper ausgeht und die heilt den Menschen. Und die Liebe wird freigesetzt durch die Vergebung. Freunde, da gibt es Wissenschaftler, die haben verstanden, was die Bibel sagt. Dass Unvergebung macht unseren Körper kaputt. Dass vollkommen Liebe niemals versagen wird. Und wisst ihr, wenn wir dann diese Dinge anschauen, dass es viele Ärzte heute, die sich mit dem wirklich befasst haben, die sagen, hinter den chronischen Krankheiten, da steht ja ein Problem. Und wenn wir das einfach nur mit Medikamenten behandeln, dann lösen wir nichts anderes, als wir nur das Symptom behandeln. Aber die Wurzel, was dahinter steht, die ignorieren wir. Ich habe von einem anderen Arzt gelesen in Atlanta, in Amerika. Der hat dort eine Klinik. Eine Klinik, die spezialisiert ist auf Krebs. Ich weiß auch nicht, ob dieser Mann Christ ist. Das weiß man ja eben nicht, weil sie sich nicht positionieren. Die machen einfach wissenschaftliche Abhandlungen. Und dieser Mann hat gesagt, ich habe in meiner Klinik noch nie einen Krebspatienten gesehen, der nicht Probleme hat mit Unvergebung. Und wisst ihr, wenn aus unserem Körper alles ausgeht und nicht aus unserem Gehirn, was bedeutet das dann? Das bedeutet dann, dass meine Entscheidungen aus meinem Herzen kommen. Und wenn wir sagen, das Problem ist, wir müssen lernen, bessere Entscheidungen zu machen, was tun wir dann? Wir ignorieren unser Herz. Dann sind wir in diesem ewigen Teufelskreis drinnen. Wir versuchen immer bessere Entscheidungen zu machen und schaffen es aber doch nicht. Wir fallen immer wieder zurück in alte Muster, anstatt die Dinge, die unser Herz glaubt, zu verändern. Und wie gesagt, natürlich sind Entscheidungen wichtig. Wenn ich dumme Entscheidungen treffe, habe ich dumme Konsequenzen. Wenn ich gute Entscheidungen treffe, habe ich gute Konsequenzen. Das ist mir völlig bewusst. Aber woher kommen diese Entscheidungen? Das ist die Frage. Wir müssen zu dem Punkt kommen als Christen, wo wir spontan Entscheidungen treffen, die gute Entscheidungen sind. Wo wir auch unter Druck Entscheidungen treffen, die gute Entscheidungen sind, die uns gut tun. Und das geht nur, wenn unser Herz wirklich verändert wird. Daher, wenn dein Herz nicht richtig programmiert ist, wenn dein Herz nicht so ist, wie Gott es von dir haben möchte, was geschieht dann? Du kannst dich beim Riemen reißen, wie du willst, du kannst versuchen, gute Entscheidungen zu treffen, du kannst versuchen, Dinge zu verändern, du wirst doch immer wieder zurück hineinfallen in diese Muster, wo du nicht gute Entscheidungen triffst. Eine andere Umfrage hat Folgendes gesagt, dass 50% aller Neujahrsvorsätze in den ersten 24 Stunden gebrochen werden. Stell dir mal vor, dieses Jahr mache ich bessere Entscheidungen. Dieses Jahr mache ich das so. Dieses Jahr werde ich das anders machen. Aber die Hälfte dieser Dinge werden schon in den ersten 24 Stunden gar nicht mal durchgeführt. Schau mal, was Gott hier ganz klar sagt in Hebräer in Kapitel 3. Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht. Und ich sprach, immer wieder gehen sie in ihrem Herzen in die Irre. Und sie haben meine Wege nicht erkannt. Schau dir mal das an. Gott spricht hier von seinem Volk Israel, das immer wieder in die Irre gegangen ist, nämlich in der Wüste. Sie haben gegen Gott rebelliert, sie haben sich gegen Gott aufgelehnt, waren ungläubig, die haben ständig wieder in Sünde, sind sie hineingetappt, immer wieder. Und Gott sagt nicht, dass das Problem war, dass sie rebelliert haben, sondern Gott sagt, dass sie immer wieder in ihrem Herzen rebelliert haben. Bevor ihre Rebellion als Handlung ausgedrückt wurde, fand ihre Rebellion im Herzen statt. Und wenn wir das mal verstehen, dann wissen wir, ansetzen müssen wir beim Herz. In meinem Buch über das Herz, da habe ich auch einige wissenschaftliche Fakten aufgezählt. Ich habe ja auch gesagt von Herztransplantation. Jemand hat mich jetzt gefragt bei unserem Seminar, Reinhard, würdest du eine Herztransplantation annehmen, wenn es bei dir darum gehen würde, dein Leben zu retten? Und ich habe gesagt, niemals, absolut niemals. Ich gehe viel lieber zu Jesus, als dass ich das Herz von jemand anderem annehme. Aber jemand hat dann gesagt, aber Reinhard, wenn es um Leben und Tod geht, und ich habe denen erklärt, beim Christen geht es nie um Leben und Tod. Jesus hatte gesagt, wer mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das heißt, bei uns geht es ja nur darum, dass wir woanders weiterleben. Und ich lebe lieber mit Jesus die Ewigkeit weiter, als mit dem Herzen einer anderen Person. Wisst ihr warum? In meinen wissenschaftlichen Nachforschungen, Studien, bin ich darauf gestoßen, wie viele Menschen das Herz anderer Menschen bekommen haben in einer Transplantation und die haben dann plötzlich genau diese Lebensgewohnheiten gehabt, die anderen Leute hatten, obwohl diese sie gar nicht möchten. Die mochten die gar nicht. Da gab es eine Frau, die hat nur gesund gelebt, also nur vegan sich ernährt. Die bekam das Herz von einem McDonald's-Junkie, der nur McDonald's gegessen hat, diese Junkfood. Und nachdem diese Person das Herz bekommen hat von dieser McDonald's-Liebhaberin, hat sie nichts mehr Gesundes gegessen, sondern nur mehr McDonald's. Weil in unserem Herzen sind diese Dinge gespeichert. Vom Herz geht alles aus. Behüte dein Herz, denn daraus springt die Fülle des Lebens. Wir sehen auch die gleiche Sache, sorry. Die letzten Tage waren so intensiv in Brasilien. Dann die Hitze. Wir hatten 35 Grad bei uns, wo wir das Wochenende gemacht haben. Das Herztransformation-Wochenende, da 7 Uhr begann es mit dem Frühstück. Dann ging es gleich los mit dem Seminar. Und da habe ich gelehrt bis 12:30 Uhr in der Früh und dann noch mit Leuten gesprochen, das ganze Wochenende durch. Und nur 1,5 Stunden Mittagspause und Abendessenpause. Also es war sehr, sehr belastend für meine Stimme. Und dann das Klima, die Veränderung, rüberfliegen hier die Nacht durch. Fliegen 2 Nächte quasi fast gar nicht geschlafen und dann die Kälte hier jetzt in Europa. Daher bitte seid mir etwas nachsichtig, wenn meine Stimme etwas trocken ist. Wir sehen das gleiche mit Ananias und Sapphira. Ananias und Sapphira, schau, was Petrus zu ihnen sagt. Apostelgeschichte 5, Vers 3. Petrus aber sprach Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Das heißt, bevor Ananias gelogen hat gegen den Heiligen Geist mit seinem Mund, hat er es bereits im Herzen getan. Und wisst ihr, wenn wir das mal anerkennen, dass jede Entscheidung, die du triffst, aus deinem Herzen herauskommt, dann werden wir eines lernen. Wenn wir die Herzensverhalten ändern, verändern sich auch unsere Verhalten. Wenn ich Dinge drinnen in meinem Herzen verändere, das lässt sich alles umprogrammieren. Das machen wir auch mit unserem Herz-Transformation-Kit, heißt das auf Englisch. Ich weiß gar nicht, wie wir das auf Deutsch nennen werden. Aber es wird es auch auf Deutsch geben, zum Buch dazu, die Meditationsübungen, wie man wirklich das Herz ändern kann. Und wenn wir wirklich lernen, wir können unser Herz so umprogrammieren, dass wir anders funktionieren, als wir bis jetzt funktioniert haben. Es ist eine große Gefahr, unser Herz zu verhärten. So eine große Gefahr. Und die Bibel warnt davor. Wenn die Bibel vom verhärteten oder vom verstockten Herz spricht, es ist ja im Grunde genommen dasselbe, dann meint die Bibel so etwas, und jetzt weiß ich nicht, welches deutsche Wort wir dafür verwenden. Ich muss jetzt österreichisch sagen, und wenn ihr lieben Deutschen und Schweizer oder Liechtensteiner oder wie auch immer Südtiroler das anschaut, ihr müsst euch irgendwie da ein eigenes Wort, Hornhaut, ich habe das deutsche Wort gefunden. Wir in Österreich, wir sagen Knecht. Der hat einen Knecht auf die Hände. Der hat Hornhaut auf der Hand. Und wisst ihr, wenn die Bibel von einem verstockten Herz spricht, von einem Herz spricht, das verhärtet ist, dann spricht die Bibel genau davon, dass man diese dicke Hornhaut über dem Herzen hat. Schau mal Hebräer 3, Vers 7. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste. Es ist schon interessant, und dieses verstockte Herz, das ist genau ein Herz, das verhärtet ist. Und es ist so, wie wenn du immer barfuß gehst, und dadurch du immer barfuß gehst, hast du diese dicke Hornhaut auf deinem Fuß, und dadurch spürst du Dinge nicht mehr. Ich war in Afrika vor einigen Jahren, ich habe dort auf unserer Bibelschule gelehrt, und da war etwas ganz Interessantes. Ich war zu Ende mit meiner Vormittagslehreinheit und wir haben dann alle zusammen mit den Studenten dort gegessen. Und ich liebe Afrika. Und als wir dorthin kamen, dann sagten die Reinhard, komm mal rein in den Speisesaal und es dauert noch etwas, das wird noch vielleicht 10, 15 Minuten dauern, aber kannst du schon halt mal mit den Studenten Gemeinschaft haben und dann warten, bis das Essen fertig ist. Und ich habe so eine Gewohnheit, die David denkt, ich mir abgewöhnen sollte, aber ich habe kein Interesse, mir sie abgewöhnen, weil es ist Teil meiner Sache und niemand hat sich bis jetzt daran gestört. Leute nehmen mich so einfach an, auf meine kindliche Art und Weise, wie ich bin. Meine Gewohnheit ist, wenn ich irgendwo hinkomme zu Besuch, ich fühle mich bei den Leuten so zu Hause, dass ich in die Küche gehe und die Töpfe aufmache. Und wisst ihr, Leute sagen, ich fühle mich ganz zu Hause bei mir und dann fühle ich mich zu Hause. Wenn ich nach Hause komme und die Debbie kocht, ich gehe in die Küche und schaue mal rein. Da gibt's heute was Gutes. Und ich kam dort rein in die Bibelschulküche und ich ging dorthin und das stand ein riesengroßer Topf, wo die zwei afrikanischen Frauen gekocht haben. Und dort war es so, in diesem Land, wo ich war, wo jeden Tag mehrere Stunden Stromausfall war und man wusste nie, wann der Stromausfall war. Der Bibelschuldirektor sagte, als ich ankam, Reinhard, so, wenn du Strom hast, schnell deine ganzen Handys und Laptop aufladen, denn du weißt nie, wann der Strom weg sein wird. Und war jeden Tag, ich denke, es war 8 Stunden pro Tag, gab es keinen Strom. Und die mussten natürlich lernen, damit zu leben. Und wenn die Stromausfall war in der Küche, dass es kein Herd gab, dann haben die einfach vor der Küche draußen, da war so ein kleiner Gartenbereich, da haben sie einfach ein Holzfeuer gemacht und diese großen Töpfe draufgestellt. Und in der Küche waren keine Töpfe, dann schaute ich raus und da sah ich, wie die Damen dort kochten. Riesengroßer Topf auf Feuer gestanden. Und ich ging dorthin und die Dame sah, dass ich hingreifen wollte und den Topfdeckel runternehmen wollte. Und die schnappte mich bei der Hand und die hat sofort meine Hand weggenommen. Und ich habe gesagt, oh, sorry, Entschuldigung, ich wollte dich da nicht beleidigen. Nein, nein, hat sie gesagt, der Deckel ist so heiß, dass wenn du ihn angreifst, verbrennst du dich. Oh, okay. Dann hat sie den Deckel aufgemacht und hat gesagt, schau, was da drinnen ist. Ich dachte, Moment mal, ich greife den an und ich verbrenne mich, aber sie macht ihn einfach auf. Und kurze Zeit später, dann nahm sie vielleicht 10, 15 Minuten später, nahm sie den Kochtopf bei den Metallgriffen und trug ihn hinein in den Speisesaal. Und ich sagte zu ihr, Moment mal, ich kann den Deckel nicht angreifen und du hältst den Kochtopf und tragst ihn von draußen hinein. Und sie zeigte mir ihre Hände. Ihre Hände waren beide so voll von dieser Hornhaut, dicken Hornhaut, dass sie dieses Heiße nicht mehr spürte. Und wisst ihr, und genau so ist es mit unserem Herzen. Wenn die Bibel sagt, wir sollen unsere Herzen nicht verstocken, dann heißt das, wir müssen Acht haben, dass unsere Herzen nicht sich so verhärten. Und im Hebräerbrief ist das in der aktiven Grammatik geschrieben. Das heißt, und im Imperativ. Das heißt, Gott sagt, du bist dafür verantwortlich, dass du Acht hast, dass sich dein Herz nicht verhärtet. Schau mal Markus 3, Vers 5. Und indem er, das war Jesus, sie ringsumher mit Zorn ansah, betrübt wegen der Verstocktheit ihres Herzens, sprach er zu den Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und seine Hand wurde wieder gesund wie die andere. Warum war Jesus zornig auf diese Menschen? Weißt du warum? Die Verstocktheit ihrer Herzen wollte es verhindern, dass dieser arme Mann sein Wunder erlebte. Und das ist eine sehr, sehr gefährliche Sache. Und darum, wenn die Bibel warnt vor einem verstockten Herzen, müssen wir es auch mal so von dieser Seite sehen. Wenn wir es erlauben, dass unser Herz verstockt wird, dann kann das so schlimme Folgen haben, dass wir die wunderwirkende Kraft Gottes verhindern. In unserem eigenen Leben und im Leben der anderen Leute. Ich werde nie vergessen, vor vielen, vielen Jahren, ich habe damals das erste Mal gesehen, wie in Brasilien die Kinder leiden. Ich habe das erste Mal gesehen, wie sie da so viele Dinge mitmachen, die mein Herz zerrissen haben. Und dann saß ich mit einer Dame aus Europa zusammen, die war eine sehr gut ausgebildete Seelsorgerin, die war psychologisch sehr, sehr gut geschult, die wirklich sehr, sehr gut, eine ganz, ganz liebe christliche Dame, die ich sehr gut kannte. Und ich saß dort bei ihr zusammen im Haus und wir haben dort gesprochen über was weiß ich, was alles, über Brasilien und was wir machen und dort und hin und her. Und als ich begonnen habe zu erzählen von den Kindern, die ich gesehen habe und von Kindern auf den Müllhalden und Kindern, die als Kleinkind missbraucht wurden und, da habe ich zu heulen begonnen. Und die Dame schaute mir in die Augen und sagte, Reinhard, ich möchte dir einen wirklich guten Rat geben. Du musst dein eigenes Herz schützen. Du hast diese Schmerzen der Kinder so tief in dein Herz gehen lassen, dass wenn du dein Herz nicht schützt, dann wird das dich kaputt machen. Du wirst dann nicht mehr in der Lage sein, überhaupt noch normal zu funktionieren. Beschütz dein Herz. Und wisst ihr, während ich so saß und in die Augen schaute, sprach der Geist Gottes zu mir. Und er sagte, Reinhard, du kannst dein Herz gerne schützen vor diesen Schmerzen. Du kannst dein Herz gerne schützen davor, dass diese Dinge nicht zu tief in dein Herz gehen. Aber dann wirst du so sein wie alle anderen auch. Die haben den Schmerz gesehen und dann nichts gemacht. Und ich traf eine Entscheidung in diesem Augenblick und ich sagte, danke für deinen lieben Rat, aber das werde ich nicht tun. Ich werde mein Herz nicht verschließen vor diesen Schmerzen. Lieber ist es mir, dass dieser Schmerz mich völlig zerreißt, aber ich werde die Kinder in Brasilien retten, als mein Herz davon zu schützen und ich muss nicht mit diesem täglichen Schmerz leben. Und wisst ihr, mir ist so bewusst worden, wie leicht es für uns ist, unser Herz zu verhärten. Wir sind täglich mit so vielen Dingen konfrontiert. Herz hat ja mit Gedanken und Gefühle zu tun. Und wenn Gedanken und Gefühle sich mal vereint haben, wenn diese zwei Dinge mal eins sind, dann entstehen Emotionen. Ich habe versucht herauszufinden, wie Emotionen definiert werden und ich konnte keine wirklich offizielle Definition dafür finden. Und ich konnte auch in meinen Nachforschungen nicht zu einem klaren Entschluss kommen, was der Unterschied ist zwischen Gefühl und Emotion. Daher sage ich euch meine persönliche Definition und mein eigenes Verständnis. Mein Verständnis ist so, Gedanken gehen aus dem Herzen hervor. Die Gedanken haben mit Gefühlen zu tun. Also was du denkst, fühlst du auch. Und wenn wir uns lange genug und intensiv genug mit diesen Gedanken beschäftigen, so konzentriert und fokussiert, dass diese Gefühle und diese Gedanken zu einer Einheit werden, dann haben wir eine Emotion entwickelt. Das ist jetzt meine persönliche Definition. Und wenn wir eine Emotion entwickelt haben, dann haben wir diese Wahrheit auf unser Herz geschrieben. Also, sei dir bitte mal bewusst, mein Freund, dass wenn dein Herz verhärtet oder verstockt ist, dann kann es oder wird es sehr wahrscheinlich die wunderwirkende Kraft Gottes stoppen. Vielleicht im Leben anderer, vielleicht in deinem eigenen Leben. Das heißt, was tun wir, wenn wir ein verstocktes Herz haben? Was tun wir, wenn wir gemerkt haben, mein Herz habe ich verhärtet? Und wisst ihr, heute ist es ja leichter, unser Herz zu verhärten als je zuvor. Warum? Weil wir haben viel mehr Einflüsse, die auf unser Herz eindringen. Täglich werden wir bombardiert von den Medien mit Nachrichten, die unser Herz ergreifen wollen. Jeden Tag, da gibt es so viele Dinge, die eindringen auf uns, die schwer zu verarbeiten sind, die uns überwältigen mit so vielen Reizeinflüssen, mit so vielen negativen Nachrichten. Und viele Menschen, die verhärten ihr Herz einfach auch, um sich selbst zu schützen. Und wenn wir gemerkt haben, dass wir ein verhärtetes Herz haben, dann sollen wir erstens dafür die Verantwortung übernehmen, denn wir sind für unser Herz verantwortlich. Niemand anders. Zweitens Sollen wir vor dem Herrn wirklich auch Buße tun, umkehren, unsere Meinung, unsere Gesinnung ändern? Und drittens sollen wir sagen, ein Gebet, das ich jedem sehr, sehr, sehr, sehr empfehle. Herr, brich mein Herz für alles das, was dein Herz bricht. Als ich das Gebet das erste Mal vor circa vielleicht 15 Jahren gebetet habe, das hat mein Leben verändert wie nicht viele andere Gebete. Plötzlich wurde mein hartes Herz zerbrochen. Plötzlich konnte ich heulen über die Dinge, über die Gott auch heult. Also pass auf dein Herz. Lass es nicht verhärtet werden. Es gibt dann ein Gleichnis, das Jesus erzählt. Das wird als generell aufgenommen oder angenommen oder akzeptiert als das Gleichnis vom Sämann. Nur ich mag eigentlich persönlich nicht, wie viele Gleichnisse beschrieben werden oder welchen Titel der Gleichnis gegeben wird. Warum? Jesus hat diesem Gleichnis niemals den Titel gegeben, das Gleichnis vom Sämann. Wir wissen ja, dass Kapitelverse und auch Titelüberschriften in die Bibel, die sind erst viel, viel später dazu gekommen. Und es ist natürlich eine persönliche Meinung, das ist mir auch klar. Nur ich hätte viele Gleichnisse ganz anders benannt. Ich hätte zum Beispiel niemals das Gleichnis in Lukas Kapitel 15 vom verlorenen Sohn, hätte ich nicht genannt das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Denn von meinem Verständnis geht es in diesem Gleichnis nicht um den verlorenen Sohn, sondern das Hauptaugenmerk liegt auf einen unwahrscheinlich liebenden, perfekten, vollkommenen, gütigen, barmherzigen Vater. Und das Gleichnis vom Sämann, da geht es nach meinem Verständnis auch gar nicht um den Sämann, sondern um ganz was anderes. Ich nenne es das Herzgleichnis. Schau mal an, das Gleichnis wird ja nicht nur in einem Evangelium erzählt, in Markus 4 finden wir dieses Gleichnis. Und da geht es um Folgendes. Nach meiner Erkenntnis ist das wichtigste aller Gleichnisse. In Markus Kapitel 4 von Vers 14 bis 20 sehen wir dieses Gleichnis. Markus Kapitel 4, Vers 14 bis 20. Schau, Jesus hat soeben beendet, er hat dieses Gleichnis soeben beendet. Und er sagt Folgendes. Als er aber allein war, fragten ihn die, welche um ihn waren, samt den Zwölfen über das Gleichnis. Also die Jünger sagten, Jesus, erzähl uns doch, worum geht's in diesem Gleichnis? Und er spricht zu ihnen, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle anderen Gleichnisse verstehen? Mit anderen Worten, Jesus sagt, dieses Gleichnis, darin liegt der Schlüssel, alle anderen Gleichnisse zu verstehen. Also, was haben wir getan? Wir haben versucht, so viele Gleichnisse zu verstehen, ohne dieses verstehen zu können. Und Jesus sagt, schau, wenn du das nicht verstehst, wie sollst du dann die anderen verstehen? Also, was ist der Schlüssel in diesem Gleichnis? Da geht es um drei Dinge. Sämann, Saat und Boden, Ackerboden. Du kannst den allerbesten Samen der Welt haben und du kannst den allerbesten Bauern der Welt haben. Wenn du keinen fruchtbaren Boden hast, Boden, der keine Frucht bringt, hilft dir das alles nichts. Also sehen wir, es ist nicht der Same und der Sämann der Schlüssel zu diesem Gleichnis. Du kannst einfach nur ein Kind haben, das nichts versteht von der Landwirtschaft. Gar nichts. Wenn du guten Samen hast und ein Kind nimmt und sagt, schmeiß den Samen nur mal so weg. Und das Kind schmeißt den Samen weg, wenn der Samen auf fruchtbares Feld kommt, auf fruchtbaren Boden fällt, wird der Samen Frucht bringen. Also wir sehen, der Same ist fruchtbar. Denn die Bibel sagt in diesem Gleichnis, der Same ist das Wort Gottes. Also das Wort Gottes ist unantastbar fruchtbar. Der Sämann ist also nicht wichtig, denn der Sämann hat gar keine Funktion, wenn er keinen guten Boden hat. Also was ist das Wichtigste? Das Wichtigste, der Schlüssel in diesem Gleichnis ist der Ackerboden. Natürlich ist der Same ganz, ganz wichtig, aber der Same ist ja das Wort Gottes. Das heißt, das Wort Gottes ist immer fruchtbar. Außer, schauen wir mal diese Aussage an, das Wort Gottes ist immer fruchtbar, außer es fällt auf schlechten Boden. Wer das Matthäus 13, Vers 19 sagt Folgendes, und genau hier geht es auch um dasselbe Gleichnis. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, so kommt der Böse und raubt das, was ins Herz gesät ist. Also wir sehen, der Ackerboden ist das Herz. Und da in diesem Gleichnis haben wir vier verschiedene Ackerboden, also vier verschiedene Herzenszustände. Mein lieber Freund, wenn wir das ergreifen könnten, dass selbst das mächtige, kräftige Wort Gottes, mit dem Gott die ganze Welt geschaffen hat, ihre Kraft verliert, wenn die Herzenshaltung die falsche ist. Mein Freund, und darum möchte ich dir sagen, der Schlüssel dieses Gleichnis ist das Herz. Das wiederum sagt nichts anderes, als Sprüche 4, Vers 23 schon gesagt hat. Mehr als alles andere achte auf dein Herz, denn von ihm fließt das Leben aus. Stell dir vor, Freunde, als mir das erste Mal die Augen aufgegangen sind und ich gesehen habe, dass das Herz sogar die Kraft hat, das mächtige Wort Gottes außer Kraft zu setzen. Das hat mich tief ergriffen. Wisst ihr, niemand, der sich Christ nennt, denke ich mal, wird die Kraft und die Autorität und die Vollmacht des Wortes Gottes in Frage stellen. Und wir sagen oft, wisst ihr, das Wort Gottes ist allmächtig. Ja und nein. Warum ist das Wort Gottes ja und nein allmächtig? Das Wort Gottes in sich hat die Allmacht. Das Wort Gottes in sich hat die Kraft, Dinge zu verändern. Das Wort Gottes in sich hat schöpferische Kraft. Ja, das stimmt. Aber ob das Wort Gottes in deinem Leben allmächtig ist, hängt nicht vom Wort Gottes ab, sondern hängt davon ab, wie dein Herzenszustand ist. Denn wir wissen, in 3 von 4 Herzen hat das Wort Gottes, der Same, keine Frucht gebracht. Und wisst ihr, wenn uns diese Aussage wirklich tief hineingeht, wenn wir diese Aussage wirklich ergreifen können, was tun wir dann? Dann versuchen wir nicht noch eine Offenbarung zu bekommen. Nicht noch ein Wort von Gott zu bekommen. Ein prophetisches Wort noch. Und dann ändert sich mein Leben. Eine Offenbarung noch von Gott. Und dann wird endlich mein Leben auch erfolgreich sein. Wenn noch einmal der Prophet zu mir kommt und mir einmal der Prophet ein Wort noch mitteilen kann, dann wird mein Leben endlich sich so hin verändern, dass ich die Resultate haben werde, die ich mir immer schon wünsche. Es ist Selbstbetrug zu glauben, dass nur weil wir bereits eine Offenbarung vom Worte Gottes haben, sich unser Leben verändern wird. Mein lieber Freund, was das Wort Gottes kräftig oder kraftlos macht in deinem und in meinem Leben, ist das Herz und der Zustand unseres Herzens. Darum ist es falsch, ein prophetisches Wort zu bekommen? Nein. Ist es falsch, sich danach zu sehnen, noch eine Offenbarung zu haben vom Herrn? Nein. Ist es falsch, Verlangen zu haben, doch noch mehr Wort Gott zu hören und zu erleben? Nein. Aber wenn unser Herz nicht passt, haben wir das Wort Gottes kraftlos gemacht. Und wenn wir das mal verstanden haben, dann wird es uns so ergreifen mit so einer Ehrfurcht, dass wir immer Acht haben auf unser Herz. Warum ist es so? Zwei Menschen sitzen in derselben Veranstaltung. Zwei Menschen hören dieselbe Predigt. Der eine kommt zurück und ist verändert. Der eine schickt mir einen E-Mail und sagt, Reinhard, durch dieses Wort hat sich alles in meinem Leben verändert. Der andere hört dieselbe Predigt und sagt, war okay. Oder sogar, was ist das doch für eine falsche Predigt? Wie kann der? Stell dir vor, wie kann dasselbe Wort den einen völlig verändern, den anderen lässt es kalt und den dritten macht es sogar sauer? Es geht um unser Herz. Wisst ihr, und wenn wir wirklich mal verstanden haben, wie wesentlich unsere Herzenshaltung ist, dann werden wir Acht geben auf unser Herz, erstens. Zweitens, dann werden wir ständig daran arbeiten, unser Herz zu verändern. Durch mein Studium bin ich dahin gekommen, zu dieser klaren Überzeugung, dass Gott ist nicht verantwortlich für den Zustand unseres Herzens. Wir sind dafür verantwortlich für den Zustand unseres Herzens. Es ist sehr, sehr leicht, die Verantwortung für den Zustand unseres Herzens Gott in die Schuhe zu schieben, anderen Leute sie in die Schuhe zu schieben, als sie selbst zu übernehmen. Wisst ihr, meine lieben Freunde, wir haben ja hier 3 Einheiten nur bei diesem Herz-Seminar. Das war von Anfang an so geplant und am Sonntag dann den Vormittagsgottesdienstpredigt, die ich auch machen werde. Und ich kann euch natürlich nur hier, wie soll ich das sagen, auf Englisch sagt man scratch the surface, so nur oberflächlich die wichtigsten Dinge mitteilen. Ich habe mich sehr, sehr gut vorbereitet und damit beschäftigt, welche Teile soll ich herausnehmen, um euch sie mitteilen. Denn wie gesagt, ich habe über das Herz gelehrt, Freitagabend, wir begannen um 19 Uhr, bei unserem Herzwochenende in Brasilien. Und das ersten Abend ging es durch bis 12:30. Nächsten Tag von in der Früh wieder durch bis 12:30. Und am nächsten Tag auch bis nach dem Nachmittag, also bis 13 Uhr. Und von dem her brauchten wir sehr, sehr viele, viele Stunden, um alles wirklich durchzumachen. Aber die wichtigsten Dinge, die werde ich, so gut es mir gelingt, mit der Hilfe des Heiligen Geistes euch mitgeben. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass jeder von uns jederzeit das Herz ändern kann. Wir ändern das Herz durch Meditation. Und als ich das verstanden habe, habe ich aufgehört, zu Gott zu bitten, mein Herz zu verändern. Und da habe ich begonnen, selbst Verantwortung zu übernehmen für den Zustand meines eigenen Herzens. Damit der Herzensboden ein guter Herzensboden ist. Und wenn Jesus gesagt hat, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, dann werdet ihr alle anderen nicht verstehen, dann heißt das, dieses Gleichnis ist der Schlüssel, um alle zu verstehen. Der Schlüssel in diesem Gleichnis ist der Ackerboden, das ist das Herz. Das heißt, wenn wir verstehen, wie das Herz funktioniert und wie wichtig es ist, dass das Herz ein guter Boden ist, und wie wichtig es ist, dass das Herz gut vorbereitet ist, dann wissen wir, in allem im Leben, allem, was Jesus auch gesagt hat, achten wir doch auf unser Herz. Wie wird das Herz beeinflusst? Wie wird das Herz verändert? Was ist los mit dem Herzen? Das Herz wird beeinflusst, das Herz wird verändert durch Meditation. Die Sache ist für mich klar geworden. Die Sache ist wissenschaftlich belegbar und auch von der Bibel her belegbar. Und das werden wir auch machen. Wenn ich von Meditation spreche, dann spreche ich nicht von dem, was viele Menschen unter Meditation verstehen, nämlich unter östlicher Meditation. Ganz im Gegenteil. Die fernöstliche Meditation, das ist etwas, wo wir uns entleeren. Also wir kommen in das Nichts hinein, wo wir einfach an nichts mehr denken. Meine liebe Frau und ich, wir waren vor einigen Jahren in Asien, in Thailand. Übrigens ein schöner Fleck, um Urlaub zu machen, wenn es überhaupt Urlaube geben wird in der Zukunft und Reisen möglich sein wird. Aber wir wollten eigentlich immer schon hin dort. Und kamen dann nach Thailand und dann an der Nachhausereise, dann traf mir eine junge Dame, die aus Singapur war, die Inderin war, aber dann in Singapur dorthin übersiedelt ist und sehr erfolgreich dort ist und die auf der Suche war. Und wir durften dort Jesus mit ihr teilen, im Flughafen. Und sie sagte, das Schwierigste, was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe, war 2 Wochen in einem buddhistischen Tempel zu sein und von den buddhistischen Mönchen zu lernen, ins völlige Nichts zu kommen, wo man an nichts mehr denkt. Sie hat gesagt, das war das Schwierigste. Es hat 10 Tage gebraucht, bis ich doch Ähnliches kurz geschafft habe, nichts zu denken. Und wisst ihr, ich habe mit dieser Dame dann sehr, sehr viel geredet und eigentlich eine völlige Absurdität. Denn nichts denken. Erstens ist das ja, stell dir mal vor, wenn ich zu dir sage, denke nicht an den Affen mit dem roten Hintern. Was wirst du machen? Du wirst ständig an den Affen mit dem roten Hintern denken. Wenn ich sage, denke an nichts, du wirst völlig nichts in deinem Herzen haben. Und die biblische Meditation, die ist das Gegenteil. Nicht, dass wir uns entleeren, sondern wir füllen uns. Die biblische Meditation, die unser Herz verändert, wie nichts anderes, was ich herausgefunden habe, da geht es darum, dass wir ganz speziell Bilder und Emotionen in unserem Herzen kreieren. Und wenn Gefühle zusammenkommen mit Gedanken, die wir in Bildern schaffen, mit unserer Vorstellungskraft, und wir denken ja in Bildern, unser Herz denkt ja nicht in Worten, unser Herz denkt ja in Bildern. Und wenn wir dann diese Dinge zusammenfügen, durch unsere eigene Entscheidung darüber nachzusinnen oder darüber zu meditieren, dann schreibt das neue Botschaften auf unser Herz. Und wenn es mal zur Einheit geworden ist, das heißt, ich habe Gefühle und Gedanken in meinem Herzen vermischt, dass sie zur Emotion geworden sind, dann habe ich eine neue Botschaft auf mein Herz geschrieben. Ich denke, in meinem Weg, in meinem Jüngerschaftsweg mit Jesus, ich kann mich nicht erinnern, dass es etwas gibt, was mein Leben konstant so verändert wie die Meditation. Und wir werden später auch Meditationsübungen machen. Wir werden später dann auch, natürlich wäre es viel besser gewesen, wenn wir wirklich anwesend sein könnten mit Leuten, denn dann könnten wir das auch wirklich praktizieren, dann könnten wir Leute herausrufen aus der Zuhörerschaft und mit ihnen wirklich praktisch diese Dinge machen, wo du dann sehen kannst, wie sich das Herz wirklich verändert und verändern lässt. Aber das Wichtigste ist mal, dass wir lernen, an einem entspannten Ort zu sein und Zeit mit Gott zu verbringen in Ruhe, wo wir ständig wieder Botschaften auf unser Herz schreiben, wo wir diese Dinge wieder überschreiben, die uns so tief und so fest sitzen. Und wisst ihr, es ist sehr, für mich ist es auch sehr wichtig geworden, dass wir verstehen, dass wo oft auch Menschen, die Psychologie studiert haben, die es auch bestimmt sehr gut meinen, wo sie oft sagen, hier gibt es keine Lösung für diese Trauma, die sind zu tief. Hier gibt es keine Lösung, um diese Erinnerung wegzukriegen, die sitzen zu tief. Es ist meine Überzeugung geworden, doch, es gibt immer eine Lösung. Mit der Kraft und der Leitung des Heiligen Geistes und den einfachen Werkzeugen, der uns in die Hand gegeben hat, nämlich darüber nachzusinnen, über das, was am Kreuz geschehen ist und über der wir sind in Christus und über diese Wahrheiten nachzusinnen, können wir unser Herz verändern. Und das können wir auch relativ flott machen. Jemand hat zu mir vor kurzem gesagt, Reinhard, was sind die schwierigsten Gebiete in unserem Herz, sie zu überschreiben und da neue Wahrheiten hineinzukriegen und neue Dinge, die wir wirklich auch jetzt glauben sollen im Herzen, damit sie sich dann auch wirklich manifestieren in unserem Leben. Und nach langem Nachdenken bin ich für mich zu dem Entschluss gekommen, dass die schwierigsten Dinge im Herzen zu verändern, die sind ja gar nicht mal die Kindheitstraumas. Die sind ja gar nicht mal die Dinge, die uns unser Vater immer wieder gesagt hat. Du bist nichts wert oder die Mutter vielleicht oder der Lehrer vielleicht. Ah, du wirst niemals etwas erreichen. Ah, du wirst immer so bleiben. Du wirst dich nie verändern. Ja, diese Dinge, die können wir im Herzen verändern. Aber nach langem Nachgrübeln darüber bin ich persönlich zu dem Entschluss gekommen, die schwierigsten Dinge in unserem Herzen zu ändern, sind die religiösen Lügen. Weißt du, die Dinge, die wir geglaubt haben und wo wir dann Bibelverse haben, um auch sie zu bekräftigen. Die Dinge, wo wir Bibelverse nicht verstanden haben oder falsch verstanden haben. Die Dinge, wo wir dann Dinge vielleicht aus dem Zusammenhang gerissen haben. Wo Religion und Religiosität uns Dinge auf unser Herz geschrieben haben, die bestätigt werden durch Bibelverse. Nach meiner Erfahrung sind diese falschen Wahrheiten oder diese Lügen sozusagen, die sind die schwierigsten aus unserem Herzen zu kriegen. Und wisst ihr, es ist ja so, dass wenn ich von Religion und Religiosität spreche, definiere ich mich mal selbst. Ich verstehe und das ist meine Definition, ist mir völlig klar. Ich verstehe unter Religiosität oder unter religiösen Menschen, die mit Gott in Verbindung stehen, auf irgendeiner Art und Weise, auf irgendeiner anderen Basis, außerhalb des verbrachten Werkes des Kreuzes. Das heißt, wenn ich meine Identität von Gott bekomme, von dem her, was ich fühle, bin ich religiös. Wenn ich denke, je mehr ich faste und bete, desto mehr gibt Gott mir, bin ich religiös. Wenn ich denke, je mehr ich Gott gebe, desto mehr wird Gott mich zurücksegnen, bin ich religiös. Also meine Definition, oder je mehr ich für Gott tue, desto mehr wird er mich lieben. Religiosität ist in meiner Definition, wenn immer ich mit Gott in Verbindung stehe, wenn immer ich mit Gott in Beziehung stehe, das ist das Wort, nach dem ich gesucht habe. Wenn immer ich mit Gott in Beziehung stehe, und meine Beziehung mit Gott basiert nicht 100% auf das vollbrachte Werk des Kreuzes, sondern auf irgendetwas anderes. Vor allem schlimm, wenn es dann etwas mit meiner Leistung zu tun hat. Dann werde ich zu einer religiösen Person. Und wenn wir so in Gott mit Verbindung stehen und dann diese Dinge auf unser Herz geschrieben haben, dann sind die sehr, sehr schwer von unserem Herzen zu kriegen. Die sind nicht unmöglich vom Herzen zu kriegen, nur wir müssen halt ganz bewusst sein und dranbleiben. Dranbleiben ist natürlich der Schlüssel. Von der wissenschaftlichen Seite her, da gibt es einen wissenschaftlichen Bericht, der sagt, dass du in 21 Tagen, und das war auch der Grund, warum ich mein Buch in 21 Kapitel geschrieben habe, eine wissenschaftliche Studie sagt, dass du, wenn du 21 Tage, jeden Tag, circa 15 Minuten damit verbringst, dieselben Dinge immer wieder nachzusinnen, dann werden sie Teil von dir werden. Denk mal darüber nach. Was haben wir so oft gemacht? Oh, meine lieben Freundinnen, ich spreche von mir selbst. Wir waren nicht konsequent. Leute haben zu mir gesagt, Rainer, das ist mir mühsam, mein Herz zu verändern. Das ist mir so mühsam. Ich sollte immer wieder meditieren. Das ist mir zu mühsam. Und eine Person, die ich sehr gut kenne, die mir das auch gesagt hat, wisst ihr, und ich kenne ihre Kämpfe, ich kenne die Probleme, durch die diese Person immer wieder durchgeht. Und ich habe zu dieser Person gesagt, schau dir mal, du hast dich jetzt 30 Jahre abgerackert mit demselben Problem. Und es ist dir zu mühsam, 21 Tage, jeden Tag 20 Minuten zu verwenden, um dasselbe Problem ein für alle Mal zu lösen. 21 Tage, 20 Minuten ist dir mühsam, aber die letzten 30 Jahre waren nur Mühe und die nächsten 30 Jahre, wenn du so lange lebst, werden auch nur Mühe sein. Und für mich ist das auch gar nicht nachvollziehbar, wie wir sagen können, es ist zu mühsam, unser Herz zu verändern. Wenn sich unser Herz verändert, verändert sich unser Leben. Wenn unser Herz mal so ist, wie wir es haben sollten und haben wollen vom Gesichtspunkt Gottes her, dann ist unser Leben auch verändert. Die Bibel nennt das, in die Ruhe einzugehen. Hebräer 4. Strengt euch an, um in die Ruhe einzugehen. Die Ruhe ist das vollbrachte Werk des Kreuzes. Und es benötigt eben diese Anstrengung von unserer Seite, dass wir das ergreifen, was der Herr gemacht hat. Nicht unsere Anstrengungen, von Gott etwas zu bekommen, aber unsere Anstrengung, das zu ergreifen, was er gemacht hat. Und ich möchte euch wirklich herausfordern, ich möchte euch eindringlich ermutigen, bitte nehmt euch diese Zeit und die Mühe und bleibt konsequent daran. Wenn du ein Gebiet hast, zum Beispiel in deinem Leben, du hast was für sich, du fühlst dich immer abgelehnt, du fühlst dich nie geliebt, du bist dir nie sicher, ob Gott dich doch wirklich so annimmt, wie du bist und ob er dich doch wirklich liebt und. Wenn du wirklich diese Sache hast, das Wort Gottes ist doch klar, dass du bedingungslos geliebt wirst. Das Wort Gottes ist doch so klar, dass es nichts geben wird, was Gott dazu bringen könnte, dich weniger zu lieben oder dich mehr zu lieben. Dann nimm dir doch mal die Zeit konsequent und befasst dich mit diesem einen Problem in deinem Herzen und meditiere und sinne darüber nach, bis das Herz das ergriffen hat. Wenn das Herz das ergriffen hat, dein Geist hat es ja bereits ergriffen. Und wenn das Herz das ergriffen hat, dann wirst du in einer entspannten Lebenslage sein, wo du immer wissen wirst, du bist geliebt, du bist angenommen, du bist wertgeschätzt, egal was du jetzt gerade getan hast. Ich mache jetzt kurze Pause, nicht in Videopause, sondern in meiner Lehrepause, um euch in eine Meditationsübung zu führen. Ich weiß nicht, wo du bist, während du das ansiehst, ob du zu Hause bist, ob du unterwegs bist, im Auto, ob du wo auch immer bist. Solltest du nicht in einer entspannten Lage sein, dann möchte ich dich bitten, dass du das erst wiederholst oder dann machst, wenn du auch wirklich dich entspannen kannst. Und ich werde euch sagen, warum. Um unser Herz zu verändern, das Herz ist ja Teil unseres Körpers, also ist ein Organ im Körper. Und um das Herz zu verändern, müssen wir einmal entspannt sein. Leute, die verkrampft, angespannt versuchen zu meditieren, das geht gar nicht. Wir müssen einfach zu einem Punkt kommen, wo wir uns physisch und körperlich entspannen. Einfach so entspannen, damit unser Herz auch diese neuen Verhaltensmuster, diese neuen Wahrheiten aufnehmen kann. Also was ich mache, ist, ich sage dir, wie ich am liebsten meditiere. Und jeder muss seine eigenen Art und Weise finden. Es gibt Leute, die legen sich gerne hin. Bei unserem Herztransformationswochenende hatten wir Leute, die haben sich dann einfach auf den Boden gelegt. Leute, die einfach gesagt haben, so fühle ich mich am bequemsten. Da gibt es Leute, die haben sich auf den Rücken gelegt. Leute haben sich gemütlich hingesetzt und ihre Hände auf die Oberschenkel gelegt. Ich finde das auch eine sehr, sehr gute Art und Weise. Ich persönlich habe zu Hause einen Stuhl, den man so zurücklehnen kann. Ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen, so einen Lehnstuhl nehme ich mal an, wo man die Füße raufgibt, weißt du, und da sitze ich und mache ich die Augen zu und da gehe ich auf meine Herzensreise. Wir machen jetzt mal eine Meditationsübung, einfach um euch zu sehen, um euch zu zeigen, wie man wirklich nachsinnt und wie man meditiert und wie man das Herz beeinflusst. Dazu bitte ich dich, wenn es dir möglich ist, das zu tun. Und sonst, wie gesagt, das, was ich jetzt mache, macht es irgendwann mal wo alleine. Aber ich bitte dich jetzt mal dazu, dass du dich ganz, ganz beruhigst. Am besten, du lehnst dich zurück, schließt deine Augen und wir machen ein paar Herzatmungsübungen, so nenne ich die. Was ist eine Herzatmungsübung? Wir atmen doch nicht durch das Herz rein, wir atmen doch durch den Mund und durch die Nase und durch die Lunge. Ja, natürlich, natürlich. Aber ich erkläre euch die Herzatmungsübung. Du machst deine Augen zu, du bringst deinen Körper in eine völlig entspannte Haltung, wie immer die für dich am besten ist, und dann tust du Folgendes. Du atmest sehr bewusst langsam ein und dann auch sehr bewusst langsam aus, so in etwa so. Also langsam ein und langsam aus. Jedes Mal mit geschlossenen Augen, wenn du sehr langsam einatmest, dann siehst du, wie die Liebe Gottes in dein Herz hineindrängt. Wenn du langsam ausatmest, dann siehst du, nicht mit offenen Augen, sondern mit geschlossenen Augen, mit den Augen deines Herzens, dann siehst du dich selbst, wie jeder Stress aus deinem Herzen hinausgeht. Das heißt, du fokussierst dich in deiner Atmung auf dein Herz. Darum nenne ich das die Herzatmungsübungen, okay? So, du fokussierst dich auf dein Herz. Du ganz bewusst, du konnektierst dich mit deinem Herzen. Atme ruhig ein. Du siehst, wie jetzt die Liebe Gottes in dein Herz hineingeht. Atme ruhig aus. Du siehst, wie jetzt jeder Stress aus deinem Herzen rausgeht. Einatmen. Ausatmen. Mach dir keine Sorgen, das ist keine Zauberei. Das sind nur, um dich zu einem Punkt zu bringen, dass du dich mal entspannen kannst. Jeden Krampf loslässt. Einatmen. Mit dem Herzen verbunden zu sein. Ausatmen. Du spürst, wie sich dein Körper entspannt. Und jetzt bitte ich dich einfach, dass du meinen Worten nachfolgst mit geschlossenen Augen und mit Bildern in deinem eigenen Herzen. Ich mache das bewusst, um euch anzuleiten, zu helfen, wie man meditieren lernen kann und das Herz verändert. Du gehst raus bei der Tür deines Hauses. Vor der Tür deines Hauses triffst du mich. Ich sage, hallo, komm mal mit mir. Wir gehen mal ganz doll spazieren. Du folgst mir nach. Du sagst, ah, wie schön, Reinhard. Immer schon wollte ich mit dir spazieren gehen. Wo gehen wir denn hin? Vertrau mir einfach und folg mir einfach nach. Wir machen hier mal einen schönen Spaziergang. Wir spazieren durch die Gegend. Alles ist wunderschön, die Natur genießt du. Und während wir so dahin spazieren, sage ich, ich möchte gerne, dass du mit mir mitfährst. Ich öffne die Autotür, du steigst ins Auto ein und wir fahren los. Wohin geht's denn, Reinhard? Vertrau mir einfach. Wir machen einen schönen Ausflug. Wir fahren so durch die Gegend. Wir unterhalten uns ganz toll, genießen die Fahrt miteinander. Plötzlich bleibe ich stehen. Ich bleibe stehen vor einem großen Gebäude. Reinhard, wo sind wir denn, fragst du? Wir sind vom höchsten Gebäude der Welt. Komm mit mir. Wir gehen hinein in das Gebäude. Der Aufzug führt uns hinauf und hinauf in die Höhe, bis wir hunderte Meter über der Erde sind. Als wir oben angekommen sind, sage ich, komm mal mit. Wir gehen hinaus auf die Terrasse des Hauses. Als wir draußen angekommen sind, auf der Terrasse des Hauses, siehst du, wie ein großes Sprungbrett dort angemacht ist. Ich sage zu dir, wir gehen jetzt Bungee-Jumpen. Es wird dir der Strick um die Füße gebunden. Als der Strick um deine Füße gebunden wird, sage ich zu dir, einfach rausgehen auf das Brett und hinunterspringen. Ich mache es dir vor. Der Strick ist auch um meine Füße. Ich gehe hinaus auf dieses Sprungbrett. Ich blicke runter in die Tiefe, hunderte und hunderte Meter. Plötzlich laufe ich und ich springe kopfüber in die Tiefe. Jetzt bist du dran. Strick ist bereits um deine Beine. Der Mann, der dort oben auf dem Turm, auf dem Haus steht, auf dem großen Gebäude, sagt, jetzt bist du dran. Raus mit dir. Raus mit dir. Komm. Steig hinaus. Geh zum Ende dieses Brettes. Und spring runter. Kopfüber in die Tiefe. Du blickst dort hinunter. Und du siehst, wie es hunderte und hunderte und hunderte Meter tief geht. Wir sind am höchsten Gebäude der Welt. Du blickst in diese Tiefe und der Anleiter sagt, der Trainer, der sagt, du bist dran, raus. Und als du auf diesem Brett stehst, spürst du plötzlich von hinten einen Schubs und du wirst hinuntergeschubst. Und während du hinuntergeschubst wirst, fliegst du kopfüber in die Tiefe. Mach mal deine Augen wieder auf. Wenn wir jetzt hier zusammen sein würden in Liechtenstein und ihr würdet hier im Raum sein, würde ich jetzt Folgendes tun. Ich würde fragen, wer von euch hat unwahrscheinliche Angst gespürt? Angst gefühlt in seinem Herzen? Als er da oben stand auf diesem Gebäude und drunter blickte in diese Tiefe und wusste, jetzt muss er darunter springen. Hört zu, ich möchte euch etwas bewusst machen, was ganz wichtig ist, wenn es ums Herz geht. Ich habe hier gar keine Suggestionen gemacht. Ich habe niemals gesagt, ob es Spaß ist oder ob es Angst macht, darunter zu springen. Da war nicht mal ein Hinweis von mir. Ich habe nie gesagt, und du blickst in die Tiefe und schau mal, wie viel Freude du jetzt haben wirst zu springen. Gar nichts. Also von mir wurden keine Gefühle suggeriert. Wenn ich jetzt fragen würde, wer von euch hat Freude empfunden, da würde es ganz sicher, das habe ich jedes Mal gesehen, da würde es ganz sicher jetzt Menschen geben, die Hand heben würden und sagen, ich habe unwahrscheinliche Freude gespürt. Yay, Bungee Jumpen, ich liebe Höhen, ich liebe Radikalität, ich liebe Adrenalin, ich liebe diesen Sport. Glaub mir, da gibt es immer Menschen, die so fühlen und so reagieren. Dann gibt es immer wieder Menschen, die haben Angst und sagen, ah, okay, mach mal, aber Angst habe ich dabei. Und dann gibt es immer wieder Menschen, die haben panische Angst, Höhenangst. Panische Höhenangst. Welche dieser Wahrnehmungen ist die richtige? Die hat mit deinem Herz zu tun und nicht mit der Realität zu tun. Die Realität ist ganz einfach, dass Bungee-Jumping gar nicht gefährlich ist. Es ist viel gefährlicher, mit einem Auto wohin zu fahren, als Bungee zu jumpen. Wenn du von der Statistik her schaust, nüchtern die harten Fakten und schaust, wie viele Menschen Bungee-Jumpen und wie viele dabei sterben oder sich verletzen, dann ist die Zahl so viel geringer als Menschen, die Auto fahren und dabei verletzen und zu sterben. Also rein nüchtern gesehen ergibt es keinen Sinn, Angst zu haben vom Bungee-Jumpen, aber nicht Angst zu haben, mit dem Auto zum Kaufmann zu fahren. Denk mal darüber nach. Wie dem auch sei. Darum geht es hier gar nicht. Über die Wahrnehmungen werden wir noch reden. Ich hoffe, ich habe noch Zeit, in anderen Seminaren über die Wahrnehmung zu reden. Werden wir schauen. Aber wie gesagt, hier geht es um ganz etwas anderes. Hier geht es darum, dass du kannst das, was dein Herz glaubt und wahrnimmt, verändern. Durch die Meditation. Meditation ist nichts anderes, als in deiner Vorstellungskraft Bilder zu schaffen, Gedanken zu kreieren und diese Gedanken dann mit Gefühlen zu vermischen, bis sie zu Emotionen werden. Dann hat dein Herz etwas ergriffen. Jetzt machen wir Folgendes. Bei meinem Wochenendseminar habe ich das so gemacht, also bei unserem Herztransformationsseminar in Brasilien. Ich nahm dann eine Person heraus, die die stärksten Angstgefühle hatte, also richtig Panikgefühle. Da gab es eine Dame bei uns im Raum, die hatte unwahrscheinliche Höhenangst, also die hatte Panik vor Höhen. Und ich habe meine Augen geöffnet gehabt, als ich die Leute in diese Meditation geführt habe. Und ich sah ja dann auch ihren Gesichtsausdruck. Niemand wusste ja, dass ich sie beobachtete. Und als es dann hinaufging und auf das Sprungbrett ging und als es zur Höhe hinkam, da spannte sich der Gesichtsausdruck dieser Frau so an, da kam solche Panik in ihr Gesicht. Und ich habe zu ihr gesagt, okay, wie es scheint von unserer Gruppe her, bist du diejenige, die größte Höhenangst hat und die größte Panik hat. Wir werden jetzt mal mit dir etwas hier ändern. Ich habe gesagt, bist du bereit, dein Herz jetzt zu verändern? Willst du das? Das wollte sie. Okay, machen wir jetzt noch einmal eine Übung. Wenn du jetzt einer bist, der bei dieser Übung das Gefühl der Freude gehabt hat, des Spaßes gehabt hat, yay, Bungee-Jumpen, Adrenalin, Radikalsport, toll, dann darfst du jetzt einfach die Sache über dich ergehen lassen. Aber alle anderen, also alle Leute, die bei dieser Übung jetzt Angst hatten, vor allem wenn du Panik hattest, ich werde dir jetzt zeigen, wie einfach du dein Herz überschreiben kannst, wie einfach du wirklich in deinem eigenen Herzen die Wahrheiten verändern kannst, okay? Hier machen wir Folgendes. Du schließt wieder die Augen, du bringst dich in einen ganz entspannten Zustand, wie immer du auch am besten entspannt bist. Du machst ein paar Herzatmungsübungen, einfach um dein Herz wirklich zur Ruhe zu bringen. Atmest langsam ein. Während du langsam einatmest, siehst du, wie die Liebe Gottes tief in dein Herz hineindringt. Machst bewusst langsam, atmest du aus und während du das tust, dann konnektierst du dich selbst mit deinem eigenen Herzen. Lass jeden Stress raus von deinem Herzen. Atmest langsam ein. Liebe Gottes, atmest du in dein Herz ein. Atmest langsam aus. Die Liebe Gottes geht. Der Stress geht raus aus deinem Herzen. Die Liebe Gottes geht rein. Noch einmal langsam einatmen. Du siehst dich in deinem Herzen selbst konnektiert mit der Liebe Gottes. Langsam ausatmen. Raus mit jedem Stress aus deinem Herzen. Ich komme zu dir nach Hause. Und ich sage, komm mal, komm mit mir. Ich habe einen tollen Ausflug geplant für uns beide. Du freust dich, weil du immer schon mit mir einen Ausflug machen wolltest. Reinhard, wo geht es denn hin? Ja, wir machen mal einen ganz schönen Ausflug. Als wir so im Auto unterwegs sind, bleiben wir plötzlich stehen. Reinhard, wo sind wir denn, fragst du? Wir sind beim höchsten Gebäude der Welt. Komm einfach mit mir, vertrau mir. Wir steigen ein in den Aufzug und wir fahren hinauf auf die Spitze dieses höchsten Gebäudes der Welt. Wir treten raus auf die Terrasse. Du schaust in den Abgrund und du siehst, wie es hier hunderte und hunderte und hunderte Meter weit runtergeht. Panik ergreift dein Herz. Die Höhenangst hat dich ergriffen. Ich lege meinen Arm um dich herum und ich sage, du brauchst dir gar keine Sorgen zu machen. Du brauchst gar keine Angst zu haben. Weißt du, ich bin hier, um dir das Fliegen beizubringen. Ich habe gelernt zu fliegen. Gott hat mir diese Fähigkeit gegeben zu fliegen. Und er hat mir die Fähigkeit gegeben, es auch dir beizubringen. Du blickst in meine Augen. Diese Angst der Höhe ist immer noch hier. Und als ich in deine Augen schaue, sage ich zu dir, schau mal. Jesus hat uns versprochen, dass wir die Werke tun können, die er tat und größere. Jesus ging übers Wasser und wir beide werden jetzt fliegen. Vertrau mir einfach. Ich nehme dich in die Arme, ich schaue dir in die Augen und während ich dich umarme, spürst du, wie so viel Liebe und Sicherheit und Güte aus mir ausgeht. Dieses Gefühl der Liebe und Sicherheit und Güte, die dringt tief in dein Herz. Du sagst zu mir, Reinhard, noch nie habe ich mich so geliebt und angenommen gefühlt. Noch nie habe ich so etwas gespürt, das ich jetzt spüre. Du bist ein Mann des Glaubens, ein Mann des Übernatürlichen. Ich sehne mich danach, es von dir zu lernen. Ich bin bereit. Ich lege meinen Arm um dich herum und sage einfach mir vertrauen, einfach mir vertrauen. Nimm mich doch bei der Hand. Du gibst mir willig deine Hand und als du willig meine Hand nimmst, spürst du immer noch diese tiefe Liebe, dieses Vertrauen, dieses Angenommensein. Und ich sage, komm mal, laufen wir mal raus auf das Sprungbrett. Da du dich so geliebt und angenommen fühlst, laufst du sehr gerne. Wir laufen hinaus auf das Sprungbrett und wir beginnen zu fliegen. Wir fliegen und fliegen und fliegen, immer höher und höher und höher. Du sagst, Reinhard, ich liebe diesen Flug. Wie herrlich frei bin ich doch endlich. Wir fliegen dem Himmel entgegen. Wie wunderschön. Wir lachen. Wir vergnügen uns. Wir fliegen hinauf durch die Wolken. Und während wir durch die Wolken fliegen, sehen wir Engel um uns herum. Du blickst mir in die Augen und du sagst, Reinhard, die Engel tragen uns doch. Die tragen uns. Ich dachte, wir fliegen, aber wir werden in Wahrheit getragen von den Engeln. Ja, genau, sage ich, mein lieber Freund. Genau so ist es. Wir werden getragen von den Engeln. Während du die Engel um dich herum siehst, die uns tragen und uns immer höher und höher hinauftragen, genießt du das so richtig. Dein Herz ist völlig entspannt. Du siehst Jesus, der mit uns mitfliegt. Der sagt, oh mein Kind, wie schön ist es doch, wenn du mir vertraust. als du Jesus in die Augen blickst, während du so dahin fliegst, genießt du die Liebe, die aus deinen Augen herauskommt. So richtig geliebt und angenommen fühlst du dich. Und Jesus blickt in die Augen und sagt dir, mein Kind, ich möchte dir etwas ganz etwas Wichtiges sagen. Hab keine Angst, denn ich habe die Welt überwunden. Ich habe alles überwunden, was dir Angst macht. Du brauchst keine Angst mehr haben. Es gibt keinen Grund, dich zu fürchten. Du sagst, Jesus, ich fühle mich sicher. Mit den Engeln und mit dir fühle ich mich sicher. Können wir einfach so weiterfliegen? Höher und höher und höher. Du fliegst hoch über den Wolken und du blickst hinunter. Da gibt es kein Gefühl von Angst oder Furcht, nur Gefühl des Spaßes, da Jesus und die Engel mit dir sind und mit dir fliegen. Immer wieder blickst du in seine Augen und fühlst dich so sicher und ist dir so bewusst, dass dieser Flug das Herrlichste ist, was du bis jetzt erlebt hast. Plötzlich sagst du, Jesus, ich spüre keine Angst. Ich spüre nur Vergnügen. Und Jesus sagt zu dir, mein Kind, ich bin ja gekommen, das Leben zu geben und Leben auch im Überfluss. Bei mir bist du immer sicher. Du fliegst so dahin und genießt deine Reise mit Jesus und mir und den Engeln. Ich bin mal kurz ruhig und lass dich einige Sekunden alleine weiterfliegen, wie du es willst. Kannst du deine Augen wieder aufmachen? Wenn wir jetzt in einem Raum zusammen sein würden, dann würde ich Folgendes fragen. Ich hätte dieses Experiment speziell gemacht mit der Person, die die allermeiste Höhenangst gehabt hat und die größte Panik. Und diese Person würde ich dann fragen, was hast du verspürt? Und ich garantiere dir, diese Person hat nicht Angst verspürt. Was haben wir gemacht? Wir haben den Herzensglauben oder die Bilder des Herzens der Angst überschrieben mit Bilder des Herzens der Sicherheit und der Geborgenheit. Hör zu, mein lieber Freund. Es gibt eine amerikanische Ärztin, die ist zwar Christ, aber sie macht diese Dinge geleitet durch den Heiligen Geist, der hat ihr das Ganze gelehrt. Die macht diese Dinge, ohne Jesus Christus da hineinzubringen. Diese Frau hat unzählige Wunder erlebt. Diese Frau hat sogar in einem Fall, ein blinder Mann ging sehend wieder raus aus ihrer Praxis. Der Geist Gottes hat diese Frau gezeigt, dass giftige und schmerzhafte Erinnerungen, die in uns drinnen sitzen, unseren Körper krank machen. Dadurch, das Gehirn stößt dadurch Toxine aus, die uns körperlich krank machen. Und daher hat er gezeigt, wie wir durch solche ähnliche Übungen, wie ich es jetzt gemacht habe, diese Muster im Herzen überschreiben können, sogar diese Erinnerung im Herzen überschreiben können und sie verändern können und dass wir dann auch ein Leben in Gesundheit haben und dass wir dann ein Leben haben, das sich einfach so verändert. Und diese Frau hat gesagt, wo sie Leute haben, die keine Christen sind und mit Gott nichts auf den Hut haben, da haben die immer wieder erlebt, dass die ohne Jesus dort hineinzubringen, in diese falschen Herzensglauben, auch unwahrscheinliche Dinge erleben. Ich habe natürlich immer mit Jesus lieber dabei. Aber denk dir mal das vollbrachte Werk des Kreuzes, wie viel es erwirkt hat und wie wenig es erlebt wird in vielen Menschenleben. Warum? Weil es unser Herz nicht erfasst hat. Wir lassen die alten Herzensmuster stehen, anstatt neue Herzensmuster darüber zu schreiben. Mein Freund, das war unsere erste Session. Es geht gleich weiter mit der zweiten. Herzlichen Dank fürs Zusehen.